Tanz mit mir bis ans Ende der Wand mit mir. Tanz mit mir, tanz mit mir, mit dir. Am Ende der Wand muss ich Türen berühren. Am Ende der Wand, am Ende der Wand. Tanz mit mir bis ans Ende der Wand mit mir.